Die Clowns mit ihren roten Nasen laufen wie verrückt hinter den Hasen. Der Bär küsst der Bäuerin ihre Hand, der Stier zeigt sich dem Kamel galant. Der Bauer tanzt mit dem Reh, der Opa schreit erfreut Juche. Der kleine Bobby, der singt vor und alle singen mit dem Chor. Der Zirkus, der ist wieder da, tralala, tralala. Alle singen, alle springen, tralalalala. Alle tanzen, alle lachen, tralala, tralala. Bis die alten Balken krachen, tralalalala. Die Kinder belächeln den Papagei, denn die Henne legt neben ihm ein Ei. Der Löwe spielt mit dem Hahn, majestätisch schwimmt vorbei der Schwan. Lustig singt die Eule, der Esel meint so ein Geheule. Plötzlich grunzt das rosa Schwein und alle stimmen fröhlich ein. Der Zirkus, der ist